Sunshine Live Motorola Mix Mission. Out. Ihr hört die Motorola Mix Mission auf Sunshine Live. Und der junge Mann, der hier gerade so geil Bretter droppt, das ist Chris Neuss. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Sunshine Live, Motorola Mix Mission. I'm gonna get my check. With ecstasy, senseless as it were, in apathy, face ignorance of foolish multitude. Prepare thy cloaks of fortitude, yeah.

Sunshine Live Motorola Mix Mission. We'll be right back. Sunshine Live, Motorola Mix Mission. Für euch an den Decks, Christmas! Sunshine Live, Motorola Mix Mission. Ah! Sunshine Live Motorola Mix Mission. und du hast einen Joint geraucht. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Motorola Mix Mission auf Sunshine Live für euch in der Mix, Chris. Nice! Ab geht er! We'll be right back. Under the influence of this, under the influence of this, under the influence of this.